Kundgabe 5092. Empfangen durch Bertha Dudde am Karfreitag, 23.03.1951. Leiden Christi. Die Leiden Christi am Kreuz sind den Menschen auf Erden nicht annähernd begreiflich zu machen. Denn in ihrer Unvollkommenheit fassen sie nicht, was es für einen vollkommenen Menschen bedeutet, ein Opfer der Sünde zu werden. Denn die Schlechtigkeit der Menschen siegte gewissermaßen über ihn, der ihnen kein Leid zugefügt hatte. Die Lichtseele des Menschen Jesus erschauderte vor den Ausgeburten der Hölle, doch sie wehrte sich nicht. Sie ließ alles mit sich geschehen, doch ein Grauen erfasste sie vor so viel Schmutz und Boshaftigkeit der Menschen. Sie litt unbeschreiblich, noch weit mehr als der Körper durch das, was ihm angetan ward. Die Seele war inmitten der Finsternis, und ihr Licht vertrug die Finsternis nicht. Dennoch entfloh sie ihr nicht, weil sie austrinken wollte zur Neige den Kelch, um die Menschen zu erlösen. Sie begab sich selbst des Lichtes, ansonsten an ihr nicht das hätte geschehen können, was die Liebe des Menschen Jesus geschehen lassen wollte, um Gott ein Opfer darzubringen für die Sünden der Menschheit. Sie ließ also ihr Licht unwirksam werden und befand sich mitten in der Finsternis, die sie überaus quälte und ängstigte, die ihr Leid noch ums Tausendfache erhöhte. Denn die Seelenqualen überstiegen die körperlichen Leiden, was nur ein vollkommener Mensch begreifen könnte. Jesus aber war vollkommen, wie sein Vater im Himmel vollkommen ist, und doch noch auf der Erde inmitten der Sünde. Sein Reich war das Lichtreich, die Erde war das Reich des Satans, und in diesem Reich ließ sich die Seele des Lichtes Gewalt antun. Und ein maßloses Grauen erfüllte sie, das reinste und klarste Wesen, das je auf der Erde gelebt hat. Sie musste sich berühren lassen von Händen, vor denen sie sich entsetzte, weil sie sich aus der Hölle ihr entgegenstreckten und sie ergriffen. Sie musste sich Worte anhören, die sie aufs Tiefste verletzten. Sie war gewissermaßen losgetrennt von ihrer Welt und der Finsternis schutzlos überlassen, was wohl seit Ewigkeit ihr eigener Wille war, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Doch darum nicht weniger entsetzlich, denn sie wurde geängstigt und gepeinigt bis zur Erschöpfung. Darum stieß Jesus die Worte aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie wusste nichts mehr von ihrer Mission in diesem Augenblick. Sie empfand nur die Trennung von Gott, vom Licht, nachdem sie sich sehnte und nachdem sie schrie in ihrer Not. Es war das Grausamste, was je ein Mensch auf Erden dulden musste, weil nicht nur das Leid des Körpers von ihm ertragen werden musste, sondern weil die Seele noch erheblich mehr gelitten hat, wofür die Menschheit kein Verständnis hat. Und darum wird auch kein Mensch, und müsste er noch so schwer leiden, dieses Maß erreichen, das der Mensch Jesus erduldet hat, der schon lange zuvor davon wusste und in seiner Menschlichkeit betete: Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es war auch zugleich der Wille seiner Seele, die sich Gott völlig untergeordnet hatte, das Erlösungswerk zu vollbringen. Und sie ergab sich in ihr Los, denn die Liebe zur leidenden Menschheit war übergroß, wie aber auch die Sündenschuld so groß war, dass nur die äußersten Qualen und Leiden als Sühneopfer gelten konnten, das deshalb der Mensch Jesus dargebracht hat. Doch die Tiefe des Leidens ist unermesslich, wie auch seine Liebe unermesslich war, die ihn alles Leid des Leibes und der Seele auf sich nehmen ließ, um die Menschheit zu erlösen vom ewigen Tode. Amen.